Wenn da noch wer vor der Tür steht, wir machen jetzt weiter. Als nächstes hat Alex Feuerherd das Wort und nach ihm Ernst Lohoff. Genau, ich hoffe, man kann es einigermaßen hören. Ja, mein Name ist Alex Feuerherd, habe sozusagen aus geografisch gesehen ein Heimspiel hier, komme aus Bonn, bin freier Journalist für verschiedene Zeitungen, unter anderem Jüdische Allgemeine, Jungle World, und habe vorher auch, weil ich mit Klaus eigentlich weitgehend einig bin, was den Begriff der Islamophobie betrifft, den Schwerpunkt jetzt ein bisschen anders gelegt. Als ich mir den Aufruf nochmal durchgelesen habe und was sonst noch angeboten worden ist zu der Konferenz, ist mir aufgefallen, dass es schon seltsam ist, da gibt es eine Antifa-Konferenz, doch vom Antisemitismus ist dort allenfalls am Rande die Rede. Es gibt allerlei Vorträge zum Thema Rechtspopulismus und Workshops zum antimuslimischen Rassismus oder zur Moscheebaudebatte. Eine dezidierte Aufklärung über den islamischen Judenhass aber sucht man vergeblich. Stattdessen sitzen wir jetzt hier und reden über das Thema Islamophobie. Schon davon gehört oder gelesen, dass sich Jean-Marie Le Pen kürzlich mit dem Euro-Islamisten Tarek Ramadan getroffen hat? Schon davon gehört oder gelesen, dass der österreichische Neonazi Hans-Christian Strache den iranischen Präsidenten Mahmoud Ahmadinejad als respektablen Politiker gelobt hat? Schon davon gehört oder gelesen, dass das rassistische Dreckspack von Pro-Köln bis zur FPÖ nichts gegen den Islam hat, sofern er sich außerhalb Europas abspielt? Die Gemeinsamkeiten dieser Nazis mit dem radikalen Islam sind nämlich alles andere als unbeträchtlich. Sie teilen mit ihm beispielsweise das Ressentiment gegen den Individualismus und die Sehnsucht nach organischer Kollektivität. Sie teilen mit ihm Homophobie, Antisemitismus und Antiamerikanismus. Wie sagt es Judith Wolter von Pro Köln, ich zitiere sie, es muss möglich sein, Israel zu kritisieren, ohne gleich als Antisemit beschimpft zu werden. Insbesondere, wenn man bedenkt, wie viele UN-Resolutionen Israel nicht beachtet hat. Zitat Ende. Und wie sagte es der FPÖ-Europaparlament-Arier Andreas Mölzer? Zitat, eine einseitige Parteinahme zugunsten Israels würde unweigerlich zu einer Verschlechterung der Beziehungen zur gesamten islamischen Welt führen. Wenn die EU nicht die Feindschaft der islamischen Welt auf sich ziehen und von den USA in die Kriege des Nahen Ostens hineingezogen werden will, dann muss sie sich ganz klar von einer drohenden militärischen Aggression Washingtons gegen den Iran abgrenzen. Zitat Ende. Solche Sätze stoßen bei den Islamisten auf ungeteilten Beifall und übrigens nicht nur bei ihnen, sondern auch bei nicht wenigen Linken. Es scheint hier einfach nicht möglich zu sein, eine doppelte Frontstellung einzunehmen und auszuhalten, gegen Pro-Köln und gegen den politischen Islam samt seiner Adepten. Zu groß ist offenbar die Angst, des Rassismus geziehen zu werden. Zu groß ist außerdem die Angst, den Anschluss an die kulturrelativistische Linke zu verlieren. Ganz gutes Beispiel dafür ist der Demo-Flyer für in 2 Wochen. Nutze die Möglichkeiten gegen Pro-Köln und andere Widerlichkeiten. Was diese anderen Widerlichkeiten eigentlich sind, steht nicht da drauf. Wenn man den Aufruf liest, kann man es ein bisschen erahnen. Es scheint sich auch in gewisser Hinsicht um den Islam zu handeln, aber in der Kurzform, die ja wohl massenhaft verteilt wird, ist davon nichts zu erkennen. Also fragt man sich jetzt leicht verunsichert, wie das eigentlich so ist mit der Islamophobie. Bringen wir es doch auf den Punkt. Islamophobie, das ist ein Kampfbegriff von Reaktionären, der jegliche Kritik des Islam unmöglich machen soll und sie unter Rassismusverdacht stellt. Aus welchem politischen Lager die Reaktionäre dabei kommen, ist nebensächlich. Einen ganz speziellen Rassismus gegen Muslime soll es geben, beklagen eben diese Muslime, wie auch ihre linken Verteidiger, vom Kabarettisten Hagen Räther bis zu Jürgen Elsässer, von den sogenannten Migrationsforschern bis zur jungen Welt. Einen angeblich besonders widerwärtigen Rassismus, der in seiner Intensität im Grunde genommen dem Antisemitismus nicht nur in nichts nachstehe, sondern ihn sogar abgelöst habe. Die Muslime, so heißt es durchaus nicht selten in linken Organen, die Muslime, so heißt es nicht selten, seien gewissermaßen die Juden von heute. Dummerweise bleiben dabei ein paar Fragen unbeantwortet. Wo sind die Vernichtungsdrohungen gegen Muslime? Wo sind die Protokolle der Weisen von Istanbul, Teheran oder Beirut? Wo werden Muslime des Ritualmordes beschuldigt? Wo wird die weltweite Verschwörung der Muslime behauptet? Wo wurde jemals den Muslimen die Entwicklung des Kapitalismus zur Last gelegt? Oder wo wurden Muslime der bolschewistisch-kommunistischen Revolte geziehen? Wo wird Muslimen unterstellt, sie zerstört mit ihrer Künstlichkeit und Modernität die organische Verwobenheit der Menschen? Gleichzeitig ist die Behauptung einer angeblich grassierenden Islamophobie ungemein praktisch, um über den islamischen Antisemitismus und über den islamischen Hass gegen Israel nicht reden zu müssen. Den nämlich teilen nicht wenige der Islamophobie-Schreihälse, mal insgeheim und mal ganz offen. Überhaupt ist es nicht eben selten, dass die Antirassisten ihren Antirassismus zuvörderst dazu benutzen, um ihren Judenhass politisch korrekt bemänteln zu können. Erinnert sich noch jemand an die Antirassismus-Konferenz der UNO im südafrikanischen Durban vor 7 Jahren, also im September 2001, wenige Tage vor den Anschlägen an 9/11? Diese Konferenz geriet zu einem einzigen Tribunal gegen den jüdischen Staat. Sowohl auf der Konferenz selbst als auch im gleichzeitig tagenden NGO-Forum, ebenfalls unter UN-Regie, waren die arabisch-islamischen Vertreter tonangebend. Und die hatten vor allem ein Interesse: Israel sollte als weltweit schlimmste Ausgebot des Rassismus verurteilt werden. Auf dem Konferenzgelände wurden die Protokolle der Weisen von Zion und Mein Kampf verkauft. Antisemitische Karikaturen machten die Runde. Immer wieder kam es zu Demonstrationen und Protesten, bei denen Israel ist Apartheid und Tod den Juden gerufen wurde. Das jüdische Gemeindezentrum in Durban musste nach Gewaltdrohungen für die Dauer der Konferenz geschlossen werden. Jüdische Teilnehmer berichteten, sie hätten Angst um ihre körperliche Unversehrtheit gehabt. Im April 2009 steht eine Neuauflage dieser Veranstaltung an, in Genf diesmal, unter der Federführung solcher Musterstaaten wie Iran und Libyen. Folgerichtig ist es im UN-Menschenrechtsrat jetzt schon so, dass jegliche Kritik an der islamischen Scharia etwa strikt unterbunden wird, mit dem Hinweis darauf, das verletze religiöse Gefühle. Aber um religiöse Gefühle kann es gar nicht gehen, sondern vielmehr um die Kritik einer barbarischen Ideologie und ihrer Praxis. Und so schwer ist es nun wirklich nicht, eine solche Kritik vom ordinären Rassismus abzugrenzen. Dabei hätte man vor allem folgende Punkte zu berücksichtigen. Erstens, eine emanzipatorische Position muss grundsätzlich vom Individuum ausgehen, dessen Freiheit und Entfaltung sie beabsichtigt. Deshalb muss sie jede Form der Unterwerfung unter kollektive Zwänge und ideologische Stereotype kritisieren. Das bedeutet, dass sowohl eine Kritik des Islam wie auch des Rassismus in der Gesellschaft notwendig ist. Eine Kritik des Islam als politischer Ideologie hat mit Rassismus nichts zu tun. Die Feindschaft gegen Menschen, die aus islamischen Ländern stammen, kann hingegen sehr wohl rassistisch sein. Anders formuliert, das Problem heißt Rassismus, nicht Islamophobie. Zweitens, eine emanzipatorische Position muss sich mit den Opfern des islamischen Tugendterrors solidarisieren, heißen sie nun Ayan Hirsi Ali, Salman Rushdie, Theo van Gogh oder Hatun Sürücü. Die Solidarität muss darüber hinaus den säkularen, liberalen Kräften in den islamischen Ländern gelten, die für eine Umwälzung der Verhältnisse eintreten. Und sie muss denjenigen gelten, die sich vom Islam als Zwangskollektiv lossagen. Drittens, der radikale Islam und der Islamismus als politische Bewegung sind Bedrohungen, die spätestens durch die Anschläge am 11. September 2001 und durch die Selbstmordattentate in Israel deutlich wurden. Vor diesem Hintergrund müssen die bürgerlich-demokratischen Verhältnisse verteidigt werden, ohne ihre immanente Dialektik und die Gefahr des Umschlags in die Barbarei dabei aus den Augen zu verlieren. Der Islamismus ist, und das wird in dem Gerede von der Islamophobie völlig ausgeblendet, der Islamismus ist vor allem für die Menschen in den islamischen Ländern ein Problem, die unter seinen Zumutungen und Zurichtungen zu leiden haben. Aber die scheinen für die Linke nicht solidaritätsfähig zu sein. Viertens, gegen eine explizite Kritik des Islam wird häufig eine allgemeine Religionskritik in Anschlag gebracht. Es wird auf christliche Abtreibungsgegner in Amerika oder auf fanatische orthodoxe Juden in Israel verwiesen. So richtig es ist, dass eine Lektüre des Koran nicht sonderlich hilfreich ist für eine Einschätzung der heutigen Konstitution des Islam, so falsch ist zugleich eine abstrakte Religionskritik. Das Christentum und das Judentum wurden Veränderungsprozessen unterworfen, die zu ihrer relativen Zivilisierung geführt haben. Diese Prozesse stehen im Islam noch aus. Nur ein Denken, das die historischen Rahmenbedingungen reflektiert ermöglicht ein angemessenes Verständnis der Verhältnisse. Eine abstrakte Religionskritik ist ebenso problematisch und phasenweise mindestens falsch wie eine abstrakte Staatskritik, die keinen Unterschied zwischen Deutschland und Amerika oder zwischen Israel und dem Iran erkennen will. Fünftens und letztens, selbstverständlich ist gegen die widerwärtige rassistische Veranstaltung der europäischen Rechten in Köln Ende September vorzugehen. Jedoch weist auch dieser Gegenkongress Feel the Difference in vielerlei Hinsicht große Schwächen auf. Es müsste beispielsweise herausgestellt werden, was diese Rechten in Deutschland und Europa mit den konservativen Islamanhängern eint, nämlich, wie schon angedeutet, der Antisemitismus und Antiamerikanismus, der Hass auf Liberalismus, Individualität und Emanzipation sowie die Forderung nach einer organischen, unentfremdeten, authentischen Gemeinschaft. Wenn etwa Pro-NRW fordert, dass es keine bevorzugte finanzielle Förderung von Lesben- und Schwuleneinrichtungen geben solle, dann treffen sich die deutschen Faschisten mit der türkischen Religionsbehörde, die Homosexualität für eine große Sünde hält, Analverkehr als unnatürlich bezeichnet und das Onanieren verbieten will. Von solchen Überschneidungen ist hier aber gar nicht die Rede und von der Notwendigkeit einer Ideologiekritik des Islam kaum. Wenn es gegen Nazis geht, scheint im Zweifelsfall noch jeder linke Israelfeind oder Islamophobie-Krakeler ein willkommener Bündnispartner zu sein. Dabei wären diese Bündnispartner eindeutig unter die anderen Widerlichkeiten zu fassen, von denen auf dem Demo-Flyer die Rede ist. Dankeschön. So. Kollegen, nee, wir fangen so gar nicht erst an. Also ich habe das vorhin gesagt, ihr könnt nicht, Szeneapplaus gibt's nicht. Ich habe euch erklärt auch warum. Und irgendwie jetzt hier einmal zu klatschen und bei den anderen nicht. Irgendwie, wir fangen hier mit dieser Arena-Stimmung gar nicht erst an. Ich sag das jetzt noch einmal. Nee, müssen wir darüber diskutieren? Also irgendwie ist es nicht verständlich, was ich vorhin erklärt habe oder so. Irgendwie ist das nämlich, es hat nämlich ganz entschieden was mit so einer männlichen Selbstdarstellungsscheiße zu tun. Und darauf habe ich keinen Bock mehr. Okay? So, und dann lassen wir jetzt ernst reden. Also ich will mich erstmal vorstellen, ich bin Ernst Lohoff, komme von der ominösen Gruppe Krisis, bin da auch schon seit 20 Jahren oder so dabei, die eine Zeitschrift drauf gibt, die der eine oder die andere kennt, die sich vor allem mit Kritik der politischen Ökonomie, Arbeitskritik, so Themen hervorgetan hat und in der letzten Zeit sich aber eben auch intensiv mit diesem Problemkreis Kampf der Kulturen beschäftigt hat. Da erscheint auch demnächst eine Nummer, die einen herzlichst an die Brust gelegt sei. Das scheint mich hier auch für die Veranstaltung, hier für dieses Podium qualifiziert zu haben. Soweit zu meiner Person. Thema, was hier Einstiegsfrage immer war bei meinen Co-Referenten und Vorrednern, das ist das Problem der Islamophobie oder auch dieses Begriffs. Ich habe da eine etwas zwiespältige Haltung zu diesem Begriff. Ich hänge an dem nicht, halte ihn für problematisch, sehe aber bestimmte reale Veränderungen, die er reflektiert und die, ob man den jetzt verwirft oder behält, die auf jeden Fall nicht aus dem Auge lassen sollte. Diese Veränderung besteht darin, zunächst mal eine Umorientierung von so einem klassischen Nationalismus, der Ausländer rausschreit und eine relativ undifferenzierte Fremdenfeindlichkeit transportiert, hin zu einem Ausschluss, der kulturalistisch argumentiert, also nicht mehr Rasse, Aussehen und dergleichen, sondern gemeinsame Kultur in den Mittelpunkt rückt und der verschwistert ist dabei auch mit der Verlegung der Ebene, also weg von der Nation hin zum Kulturkreis. Also wir, die westliche Welt, gegen eben dann spezifisch den Islam. Das ist eine Entwicklung, die auch, da würde ich eben meinen Vorrednern teilweise widersprechen, die nicht irgendein Hirngespinst ist, sondern die intellektuelle Vordenker hat, wie Samuel Huntington, der eben in Abgrenzung zu Marx oder den karikierend davon spricht, alle bisherige Geschichte ist eine Geschichte von Kulturkreisen, und da also eine Geschichtsontologie fabriziert von Kulturen, die seit 2000 Jahren in ihren Kern unverändert aufeinander einkloppen. Also das ist Deutungsmuster, was da präsent ist auf so einem intellektuellen Diskurs, und ein Deutungsmuster, das auch in den Alltag eingesickert ist. Also wenn man sich erinnert an das Problem der Gewalt in Berliner Schulen, wie das hierzulande verhandelt worden ist, da gibt es irgendwelche Gewaltprobleme, wie immer man die Einschätzung qualifizieren will, aber die Assoziationskette ist nicht, da läuft irgendwas schief an den Schulen, sondern Gewalt, Ausländer, muslimische Ausländer. Der Sprung ist vollkommen automatisiert im Massenbewusstsein. Und die Ebene, das sollte man festhalten, und die sollte man über die problematische Verwendung dieses Islamophobie-Begriffs nicht vergessen, dass es die gibt. Zu der problematischen Seite, die verorte ich allerdings auch anders, als das meine Vorredner getan haben, bis auf den Bernhard Schmidt, der mir da eine ähnlichere Position hat. Der Begriff der Islamophobie hat ja Karriere gemacht, so in diesem Diskurs, wie geht man mit dem Islam um, führt man jetzt einen Kampf der Kulturen oder führt man einen Dialog der Kulturen? Und mit dieser Gegenüberstellung habe ich weniger Schwierigkeiten, weil sie jetzt, weil der Anwurf an die Kritiker des Islams, die würden die Lehre Mohammeds falsch darstellen, dass die nicht teilweise berechtigt ist, sondern dass er eigentlich zu viel von den Voraussetzungen teilt, die die Kulturalisten, die Huntington und Co., die Kulturkämpfer einführen. Was meine ich mit diesen Voraussetzungen? Also in eine Formel gebracht, mein Problem ist nicht so sehr, was alles in den Bart des Propheten reingeklebt wird und was über den, wie der dargestellt wird und für Farben gemalt wird, sondern das Gespenstische ist, dass wir überhaupt den Streit über den Bart des Propheten führen. Wer einen Dialog der Kulturen anstrebt, der setzt stillschweigend voraus, dass die Konflikte dieser Welt eben ihren Ursprung in kulturellen Differenzen haben. Und das haben sie nicht. Das ist die Einschreibung, das ist die Übersetzung, es ist die Kulturalisierung von Widersprüchen in dieser Weltgesellschaft. Und bei der Verteidigung des Islams ist eben auch dann unterstellt, es sei für die heutige Entwicklung wichtig, was wirklich im Koran steht. Also da ist eigentlich diese essentialistische Deutung, die schwingt da selber mit. Und beides ist eben problematisch. Mit dem Koran lässt sich eben der islamische Fundamentalismus ungefähr genauso gut oder schlecht erklären, wie das Aufkommen der Nazis sich aus den Inhalten irgendwelcher germanischen Göttermythen ableiten lässt, die diese Nazis geliebt haben. Das sind zwei Paar Stiefel. Also man fällt da auch der eigenen Imagologie dieser Gruppierung auf die Reihe oder macht die sich zuteil. Und anderer Punkt, der mir da auch ganz zentral ist, wenn ich Islamkritik übe oder mich gegen die Islamophobie wehre, was in dem Kontext gar nicht den Unterschied macht, dann habe ich einen einseitigen Strang rausgezogen von den allgemeineren Phänomenen. In den letzten beiden Jahrzehnten haben sich eben überall auf der Welt Strömungen etabliert, die Gott wieder exhumieren. Die Ausbreitung evangelikaler Fundamentalisten eben oder von Hindu-Fundamentalismus und eben aller anderen religiös begründeten Fundamentalismen, die bilden ein Gesamtphänomen. Und da ist eben auch die Frage, wie setzt man die Erklärungsachse an? Und die ganze Islamkritik-Debatte, die setzt die Erklärungsachse so an, was ist jetzt spezifisch an dieser debatten Islamreligion, dass die so aggressiv, gewalttätig, sexistisch ist. Und die Achse muss sein, und das Problem, mit dem wir es zu tun haben. Warum zum Kuckuck ist heute unter diesen Bedingungen in einer globalisierten Weltgesellschaft völlig piep, welche Religion da als Grundlage dient, eine Entwicklung zu verzeichnen, wo Religionen eben als Identitätskonstrukte eine Rolle spielen und moderne Subjektivität, moderne Subjekte plötzlich diese Form irrationaler Erklärungsmuster und Weltdeutungsmuster und Ideologien aufblühen. Und da ist die Verwandtschaft nicht die, der Islamismus erklärt uns jetzt das Wesen des Islams oder so, sondern die Verwandtschaften sind auf der Ebene nicht von vor 1400 Jahren irgendwo in Arabien, sondern die Verwandtschaften sind mit den evangelikalen Kollegen in Amistan, die genauso homophob, genauso frauenfeindlich, genauso antisemitisch teilweise eben auch sind. Das ist die Frage, um die es geht. Und die müssen wir eben lösen, indem wir dieses Gesamtphänomen uns vor Augen führen und als solches behandeln. Insofern hat die Frage Religionskritik schon eine Relevanz, wobei die Frage ist, was bedeutet das? Also ich bin da auch gegen, insofern gibt es eine Überschneidung zu meinem Vorredner unmittelbaren. Mir ist auch eine allgemeine Religionskritik zu abstrakt. Also jetzt irgendwie auf Feuerbach zurückspringen und jetzt als Marxist ist man eh gegen Religion. Das ist allgemein richtig, aber konkret sagt es wenig aus. Die Frage ist eben, warum jetzt und heute und was, warum als Krisenverarbeitungsphänomen und in dem Kontext wären eben auch Religionskritik wäre dann zu erweitern auch auf das, was wir als das Gegenteil von Religion kennen, auf Aufklärung, auf das rationalistische Weltbild, auf die Diesseitsreligion von Marxismus und Nationalismus, also deren Krise überhaupt erst die Möglichkeit eröffnet hat, dass da eben diese anderen, eben diese religionistischen Strömungen sich breit machen. Und das Grundproblem, was ich eben sehe, ist, wenn man das anders auflöst und den Islam isoliert betrachtet, dass man dann aus einem Gesamtphänomen eben einer dieser Weltgesellschaft, wie sie heute existiert, ein Sonderproblem eines bestimmten Kulturraums macht. Und das ist nicht einfach nur verkehrt, sondern hat eben auch eine offensichtliche identitätspolitische Funktion. Spätestens eben mit dem Untergang des Realsozialismus ist eine im Zeichen des totalen Marktes geeinte Welt entstanden. Da gab es mal ziemlich freudige Erwartungen in den frühen 1990er Jahren, wie die ausschaut. Erwiesen hat sich diese eine Welt als ziemlich hässlich. Statt allgemeinen Wohlstand bringt sie Verarmung hervor, statt Frieden, Gewalt und das Aufkommen eben dieser irrationalen Strömung. Und das schlägt dem liberalen Selbstbild des Westens ins Gesicht. Folglich wird eben diese hässliche, irrationale Seite der einen Weltgesellschaft externalisiert. Die wird als etwas Fremdes behandelt, was uns jetzt von außen von vor 500 Jahren entgegenkommt. Dieser Teil eben des Gemeinsamfundus, und das ist eben die Behauptung, die hinter diesem Problem Benennung Weltgesellschaft steht, gemeinsamer Fundus, da meine ich eben auch die ganzen negativen Seiten, also Gemeinsamkeit, Frauenfeindlichkeit, Antisemitismus, auch als Fundus, der durchaus vereinbar ist mit den westlichen Werten, die eben dann dagegen in Stellung gebracht werden. Das ist alles Externalisierungslogik, die da am Werken ist. Das Feindbild Islam erlaubt eben die westlichen Werte plötzlich da als Heilmittel gegen das anzubieten, was sie selber mitproduziert haben. Und das hat natürlich auch eine Folgen für das Szenario und für die, wie wie sich diese Gesellschaft verändert, diese Interpretation. Die kulturalistische Wendung leitet eben sowohl Wasser auf die Mühlen der islamischen Fundamentalisten als auch auf die Apologeten der herrschenden Gesellschaftsordnung. Der Sexismus und Antisemitismus im islamischen Fundamentalismus verschafft dem Westen eine liberalismuskompatible Legitimation, um seinen Rassismus auszutoben. Also wir müssen rassistisch sein, weil die sind sexistisch und antisemitisch. Wir haben quasi da eine Arbeitsteilung dieser drei Übel der modernen Weltgesellschaft, wie sie sich rausgebildet haben. Islam übernimmt oder Islamismus die Rolle offensiv Antisemitismus und Sexismus auszuleben, die hierzulande im Kleingedruckten verschwinden. Dafür machen wir offensiven Rassismus und legitimieren damit eben diese identitätspolitische Wendung. Das ist ein offiziellen Konflikt, implizit eine Arbeitsteilung der reaktionären Kräfte. Und das ist der Punkt, an dem eben der emanzipative Standpunkt, nicht weil er theoretisch sich was Netteres zurechtlegt und dass das alles falsch ist, sondern wo das die Durchsetzungsform, der Kampf der Kulturen und diese, ich nehme jetzt trotzdem das verbotene Wort, diese Islamophobie, die Durchsetzungsform einer Barbarisierung ist und einer Zerklüftung dieser Gesellschaft. Bin ich schon am Schluss? Du hast noch 3 Minuten. Na, danke. Wenn du noch was sagen willst. Soll ich noch was sagen? Ach, nö, du musst nicht. Na, gibt keine Pflicht. Wenn es keine Pflicht gibt, dann breche ich ja einfach ab. Das, okay. Gut. Müsst sonst einen neuen Bogen aufmachen, das unterlasse ich lieber. Ich wäre ja jetzt wieder dafür, dass ihr Zeit habt zum Nachdenken. Wie sieht es bei euch aus? Oder seid ihr fit im Kopf? Ich sehe nur die Uhr, sich drehen. Ja, ich habe das im Kopf. Also über den Zeitrahmen macht ihr euch keine Sorgen, ich habe das sehr strikt durchgeplant. Also, vielleicht noch einen und dann. Na, noch einen haben wir nicht. Wir haben jetzt alle 4 durch. Darf ich vielleicht eine faktische Anmerkung machen? Dann machen wir jetzt einfach weiter. Ich schlage mal so rum vor. Wir machen jetzt, jeder Podiumsdiskutant darf jetzt irgendwie was dazu sagen, was wir jetzt alle gehört haben. Dann machen wir eine Pause und dann machen wir Publikumsdiskussion. Okay? Gut. Und Bernhard fängt an, der muss nämlich irgendwas korrigieren. Also ich würde gerne nur eine faktische Richtigstellung treffen. Ich habe das heute schon mal gelesen in einem Flugblatt, das im Übrigen relativ amüsante, lustige Vorwürfe an mich enthält, dass da draußen vor der Tür verteilt wurde. Da habe ich das vorher schon gelesen, dass angeblich Jean-Marie Le Pen Tariq Ramadan getroffen habe, diesen Euro-Reform-Islamisten oder wie man den nennen möchte. Nur leider stimmt es nicht. Jean-Marie Le Pen hat nie Tariq Ramadan getroffen. Seine Tochter Marine Le Pen hat mit Tariq Ramadan vor 3 Monaten im Fernsehen diskutiert. Allerdings traten beide ganz klar als Antipoden die eine zum anderen auf. Also ich möchte, Gerüchte entstehen leicht und werden unter Umständen gutwillig verbreitet, aber dieser Fakt stimmt einfach tatsachenbezogen nicht. Klaus, du hast als Erster geredet, durftest jetzt so lange nicht sagen. Hast du was? Eine Anmerkung. Ja, das Ding ist aus. Ist hier auch, Moment. Ja. Moment. Jetzt. Ah, das war alles. Es ist gekoppelt, okay. Naja, zu meinen Vorrednern ein paar Anmerkungen, also einzelne Punkte. Bernhard hat gesagt, dass 90% der Moslems weltweit den Koran nicht wörtlich nehmen. Die Prozentzahl, so stimmt, weiß ich nicht, aber natürlich leben viele den Koran, den Islam nicht im Sinne eines wörtlich zu nehmenden Korans, aber die führenden religiösen Autoritäten nehmen ihn wörtlich und die islamischen Staaten, die sich selbst so definieren, legen den Koran schon in einem sehr strengen wörtlich verstandenen Sinne aus. Dafür steht also beispielsweise die Kairoer Erklärung der Menschenrechte. Das ist ein eigenes Menschenrechtsdokument, das die 57 Staaten der Organisation der Islamischen Konferenz verabschiedet haben. Ich kann nur mal, Moment, ich muss jetzt mal, ich habe sie hier aus diesem, also ist ein offizielles Dokument der Islamischen Staatengemeinschaft, also nicht irgendwas von einer abseitigen fundamentalistischen Sekte. Und mal ein paar Zitate daraus. Es ist verboten, einem anderen das Leben zu nehmen, außer wenn die Scharia es verlangt. Ja, noch was, jeder hat das Recht, den Erfolg seiner wissenschaftlichen, literarischen, künstlerischen oder technischen Arbeit zu genießen und die sich daraus herleitenden moralischen und materiellen Interessen zu schützen, vorausgesetzt, dass die Werke nicht den Grundsätzen der Scharia widersprechen. Ja, noch ein Zitat aus dieser Menschenrechtserklärung. Jeder Mensch hat das Recht auf freie Meinungsäußerung, soweit er damit nicht die Grundsätze der Scharia verletzt. Also das ist das, was heute offiziell ist auf Regierungsebene bei den Islamischen Staaten. Also insofern finde ich das doch ein bisschen, auch wenn es formal richtig ist, also doch ein Herunterspielen der realen Situation. Alex, du hast gesagt, dass Modernisierung im Islam im Gegensatz zum Christentum und Judentum noch aussteht. Ich denke, da hast du natürlich recht. Es gibt natürlich also zaghafte Ansätze von Modernisierern. Ich erinnere an Bassam Tibi. Ob die weit genug gehen, ist eine andere Frage. Aber jetzt auch in Deutschland, mit dem habe ich ein Buch dabei, Hüseyin Koçak, die den Islam reformieren wollen, auch dabei auch Wert darauf legen, dass der Koran halt nicht mehr wörtlich genommen sind, die also im Grunde genommen, das sagt dieser Koçak, also ein Nachfahre von türkischen Einwanderern, der will eine neue Konfession gründen, also den Islam ziemlich radikal reformieren, ist übrigens Mitglied im Landesvorstand der Partei Die Linke in Rheinland-Pfalz und durfte sich in seiner eigenen Partei mit diesem Vorhaben also nicht nur Freunde machen, da gehe ich mal von aus. Und dieser Koçak, also er kritisiert Islam und Islamismus in einer Art und Weise, die ihm bei denjenigen, die in der Regel den Begriff Islamophobie verwenden, ihn auch als Islamophob erscheinen lassen. Also er ist ein radikaler Kritiker des Islamismus, also er sieht den Islamismus auch nicht nur als als ein Feindbild an, sondern als eine ganz reale Bedrohung. Aber solche Leute sind leider Einzelpersonen, also ich bin selbst halt kein Moslem, ich bin Atheist, ne, aber wenn es solche Bestrebungen gibt, ne, dann finde ich das doch sehr begrüßenswert, aber das sind wirklich Leute, die im Moment jedenfalls auf verlorenen Posten stehen. Ja, so viel erstmal dazu. Mir fällt da nur gerade eine Frage dazu ein, nämlich dass eigentlich bis vor circa 40 Jahren die islamische Welt wesentlich liberaler war als heute. Also es im Prinzip schon ein viel weiter fortgeschritten war und man es jetzt eher mit einem Backlash zu tun haben müsste. So würde ich das sehen. Also weiß ich nicht, was Klaus, wie du das siehst, oder Alex? Ja, ich kann eigentlich gerade daran anknüpfen. Verzeihung. Das ist mir auch ein bisschen aufgestoßen, diese Geschichte, die Argumentation, sagen, dass das Christentum war bis 1492 gewalttätiger und die islamische Welt war da liberaler. Das mag alles stimmen. Die Frage ist bloß, was nützt das für eine Erkenntnis heutzutage? Ich bin wie Klaus auch völlig ungläubig, atheistisch und auch durchaus nicht nur Agnostiker. Bin also weit davon entfernt, irgendwelche Christen in Schutz zu nehmen. Die rennen aber nicht mit dem Sprengstoffgürtel rum, das ist nun mal Fakt. Und deswegen ist die Sache mit der Liberalität ist dann wirklich sehr relativ. Der Punkt ist ganz einfach dabei, das gilt auch für Koran und Bibel. Natürlich ist es so, dass wenn man die Bibel wörtlich auslegen würde und das entsprechend anwenden würde, dann gäbe es Mord und Totschlagen. Das ist auch zigfach nachgewiesen. Über die Kriminalgeschichte des Christentums müssen wir hier kein Wort verlieren. Da bin ich völlig d'accord. Was den Koran betrifft, ist aber auch, glaube ich, das ist hier vorne soweit, dann vielleicht doch Konsens. Ich halte von so einer Koran-Exegese auch gar nichts. Was da drin steht, ist erstmal relativ, es kommt darauf an, was daraus gemacht wird. Das gilt für die Bibel auch. Aber dann nochmal, das ist eben die Frage, wer hat darüber die Macht zu befinden? Und nehmen wir mal das Beispiel, weil es ja auch gefallen ist, mit den Abtreibungsgegnern in den USA. Da gibt es Anschläge auf Abtreibungsbefürworter. So, der Punkt ist bloß, da ist Religion Privatsache und dementsprechend werden solche Anschläge von Staats wegen verfolgt und geahndet. So, das heißt nicht, dass es sie nicht gibt, aber es ist eben keine offizielle Staatspolitik bei niemandem. Das ist völliger Konsens da und das wird rechtlich verfolgt. Das Ziel der Islamisten sind Gottesstaaten. Gottesstaaten und das Rechtssystem lautet Scharia. Da ist es staatlich sanktioniert, dass genau das passiert. Das ist ein fundamentaler Unterschied. Und da kann ich mich nicht auf den Standpunkt stellen, mit einer allgemeinen Religionskritik zu kommen und zu sagen, das Christentum hatte auch seine Kriminalgeschichte. Das ist vollkommen richtig. Oder dass die Bibel ein Buch ist, in der es Mord und Totschlag gibt. Ich denke, das wissen wir alle. Ich bin gegen meinen Willen getauft worden und ich wurde nicht danach gefragt, bin halt später ausgetreten und habe mit diesem ganzen Verein überhaupt nichts am Hut. Aber bitte, ich möchte dann dementsprechend mit dem Islam auch nichts zu tun haben. Und das Problem, das er heute aufwirft, sieht nun mal anders aus. Es sind nicht die Christen, die sich die Sprengstoffgürtel umschnallen. Dann wollte ich noch was sagen zu Ernst Lohoff und seine Anmerkung zu Huntington. Ich bin weiß Gott kein Fan von diesem Mann. Trotzdem stelle ich mir die Frage, ob das Argumentieren mit der sogenannten Islamophobie nicht selbst kulturalistisch ist. Denn das geht genau davon aus, er setzt die Existenz von Kollektiven voraus. Von Kollektiven, die sich irgendwie Muslime nennen, Islamgläubige, wie auch immer. So, und es geht nicht vom Individuum aus, sondern von diesen Kollektiven. Und dementsprechend ist die Argumentation, dann in diesen Kollektiven zu denken, eigentlich selbst kulturalistisch oder, um es genauer zu sagen, kulturrelativistisch. Da stehen sozusagen die Kritiker, die sich des Islamophobiebegriffs bedienen, solchen Leuten wie Huntington sicherlich überhaupt nichts nachher, zum Gegenteil, sogar eher noch schlimmer. Und dementsprechend möchte ich auch das, was Ernst Lohoff die Arbeitsteilung der reaktionären Kräfte genannt hat, nicht so ohne weiteres stehen lassen. Wie gesagt, ich habe es vorhin auch schon angedeutet, es gibt natürlich die Tendenz im Liberalismus, in der bürgerlichen Demokratie, ist die Tendenz zum Umschlag ins Barbarische jederzeit enthalten. Und wenn ich sage, das gilt es gegen noch Schlimmeres zu verteidigen, ist das, ich könnte das Pragmatismus nennen oder wie auch immer, ich bin mir dessen durchaus bewusst, dass es diese Tendenz gibt. Die Geschichte hat genügend Beispiele bereitgestellt, um zu zeigen, wie das funktioniert. Trotzdem, um es dann doch mal zu sagen, wie sieht diese Arbeitsteilung der reaktionären Kräfte denn aus? Natürlich gibt es Homophobe im Westen, es gibt Antisemiten, es gibt Anti-Amerikaner. Aber bitte, die Dimension des Ganzen ist doch wohl ein Unterschied. Es gibt einen Staat, der bedroht Israel mit der atomaren Auslöschung. Das ist im Westen nun mal nicht so. Und da ist die Barbarei noch ein ganzes Stück näher. Und deswegen möchte ich nicht in diesen Nachts sind alle Katzen grau Duktus irgendwie untergehen und sagen, naja, irgendwie teilen die sich halt so ein bisschen die Arbeit auf. Das hat historisch gesehen sicher alles gute Gründe. Aber da muss man wirklich differenzieren und sagen, da kann ich mich nicht auf den Standpunkt stellen und sagen, das eine ist irgendwie wie das andere und die teilen sich irgendwie so die Arbeit. Da weiß ich dann doch noch den Unterschied zwischen einem, sagen wir mal, halbwegs rechtsstaatlichen Prozess und der Scharia wahrzunehmen. So, im einen Fall habe ich wenigstens noch eine Chance davon zu kommen, im anderen Fall sieht es ganz gänzlich anders aus. So, und inwieweit die Tendenz zur Barbarei da aufgehoben ist, ist eine andere Geschichte, aber real gesehen ist das ein Unterschied und vor allen Dingen für die Leute, die davon betroffen sind, und deswegen habe ich vorhin noch so großen Wert darauf gelegen, ist es ein fundamentaler Unterschied. Und da sind eben nicht alle Fundamentalismen, wenn wir das Wort schon haben, gleich. Gerade die Opfer des Islam, und das sind zuerst Muslime, gelte es da in Schutz zu nehmen. Und das passiert einfach nicht. Und die werden sich freuen, wenn man denen sagt, naja, irgendwo ist es doch im Westen genauso, da gibt es halt auch Antisemitismus, Homophobie. Fragen Sie mal diese Leute, und von denen werden Sie was anderes erzählt bekommen. Okay, Bernhard? Jo, also ich fange vielleicht mal bei der Frage, bei der von dir gestellten Frage knüpfe ich mal an und sage dann was zu Klaus und Alex. Also zunächst, ich würde dir recht geben, wenn du sagst, vor 40 Jahren. Ich würde nicht auf 1492 zurückgeben. Ich habe das sozusagen als historisches Großbeispiel gebracht. Aber ich würde auch der These zustimmen, dass es vor 40 Jahren in den mehrheitlich islamisch geprägten oder mehrheitlich muslimisch von Moslems bewohnten Ländern liberaler zuging, was die innergesellschaftlichen Verhältnisse anging als heute. Selbstverständlich, weil es damals eine Aufbruchbewegung im Rahmen der Entkolonialisierung gab, weil es progressive, liberal-nationale, bürgerlich-demokratische und andere Kräfte gab, die diese Aufbruchsbewegung trugen. Auch andere, sich für progressiv-nationalistisch erklärende, aber eher von Militärs getragene und durchaus autoritäre Kräfte. All diese Kräfte sind in die Krise gegangen. Ihre politischen Projekte, zum Beispiel im Fall Algeriens, eine Industrialisierung aus eigener Kraft und die Überwindung der strukturellen Unterentwicklung als ehemalige Kolonie sind, aus unterschiedlichen Gründen, die man analysieren kann und die auch analysiert worden sind, gescheitert. Und es ist ein politisches Vakuum aufgetreten, dass andere Kräfte hineinstoßen, die eine durchaus reale, zum Teil halluzinierte, zum Teil reale von außen induzierte Herrschaft und Kontrolle ihrer Länder von außen oder Unterdrückung der sozialen Interessen durch einheimische Eliten, aber auch durch Kräfte, dominierende Kräfte und dominierende Wirtschaftsunternehmen von außen zum Vorwand nehmen, um ein politisches Projekt, ein anderes politisches Projekt vorzuschlagen und mit einem verbreiteten Missverständnis oder einer verbreiteten Falschbehauptung aufzuräumen. Die islamistischen Bewegungen sind weder antikapitalistisch noch antiimperialistisch. Antikapitalistisch sind sie schon deswegen nicht, weil sie einen positiven Bezug auf Handelskapital haben, weil sich dieser positive Bezug im Koran wiederfindet. Antiimperialistisch sind sie schon gar nicht, weil sie keinerlei Begriff von Imperialismus haben, weil das eine politisch-ökonomische Kategorie ist. Diese Kräfte behaupten aber, diese Kräfte nehmen die reale Dominanz, die über ihren Ländern ist und die tatsächlich für die Verarmung bis hin zum Krepieren von Menschen sorgt, aufgrund der weltwirtschaftlichen Strukturen, und da besteht auch ein Machtungleichgewicht, und da sind vielleicht westliche Länder für das Verrecken von mehr Menschen verantwortlich als bestimmte gewalttätige Bewegungen in diesen Ländern, aber diesen Tatbestand, den sie vornehmen, nehmen sie als Projektionsfläche her, behaupten aber in ihrem politischen Projekt, in ihrer ideologischen Analyse, dass sie Ursache dafür sei, dass eine ursprünglich reine Identität, eine ursprünglich in einem goldenen Zeitalter des Islam existierende Identität verschüttet worden sei. Und dass, wenn man diese Identität wiederherstelle, notfalls durch Gewalt und Druck gegen die eigene Gesellschaft, wo die Leute nicht mehr so leben möchten, wie die sich in ihrem ideologischen Projekt es vorstellen, dass dann diese Gesellschaft gesunde und wieder neu aufsteige. Das ist sozusagen ein politisches Projekt, was an die Stelle anderer politischer Projekte, Sozialismus oder Entwicklungsdiktatur oder nachholende bürgerlich-demokratische Entwicklung getreten ist, dass es als politisches Projekt zu bekämpfen gibt, das aber aus politischen und historischen Gründen entstanden ist. Und selbstverständlich hat das für einen Backlash, wie wir beide vorher erst im Privatgespräch und du dann öffentlich festgestellt hast, für einen Backlash, wie ich ihn auch bezeichnen würde, gesorgt. Das gilt nicht nur im Falle des politischen Islam, denn vergleichbare Bewegungen, die durchaus gewalttätig sind, und zwar gewalttätiger als die christlichen Abtreibungsgegner in Nordamerika, finden wir auch auf anderen Kontinenten wieder, weil ich gehöre also auch zur Riege der Atheisten auf diesem Podium. Wenn ich allerdings diesen Kontinent verlasse, dann stelle ich fest, dass wir leider zu einer dort noch wesentlich verschwindenderen Minderheit gehören. Außerhalb, ich sag mal, eine relevante Anzahl von Atheisten, wenn man mit Leuten mit einem Durchschnitt einer Gesellschaft reden, finden wir in Europa, aber auch in Russland und China, unter anderem aufgrund des Erbes parteikommunistischer Herrschaften. In Nordamerika, Südamerika, Afrika, Asien, dem Rest Asien sieht das allerdings völlig anders aus. Und da gibt es durchaus gewalttätige Bewegungen. Ernst hat vorher den Hindu-Fundamentalismus genannt, der ähnlich gewalttätiges Massaker an Moslems oder anderen dort lebenden religiösen Minderheiten begangen hat. Das gilt auch für manche Varianten des Christentums, weil das Christentum ist nicht nur in Nordamerika auf dem Vormarsch, wo es einen ernsthaften Wahlfaktor bildet, wo im Übrigen Spinner der Abtreibungsgegner nicht nur als Individuum Kliniken in die Luft sprengen oder beziehungsweise Ärzte erschießen, was tatsächlich strafrechtlich geahndet wird, da hast du recht, sondern durchaus auch unter Umständen Einfluss auf die Gesetzgebung nehmen können. Ich erinnere an die Position der jetzigen Vizepräsidentschaftskandidatin der politischen Rechten in den USA zur Abtreibung, wo sie für ein völliges Verbot des Schwangerschaftsabbruchs eintritt. Gut, das wird sie nicht allein entscheiden. Das wird sich aber später durch Nominierungen von Richtern am Supreme Court und so weiter entscheiden. Aber auch zum Beispiel für die Unterrichtung des Kreationismus, also wonach die Welt, der Ideologie, wonach die Welt in 7 Tagen geschaffen worden sei, an öffentlichen Schulen. Aber wesentlich gewalttätigere Varianten von, wiederum nicht des Christentums, aber von politischen Bewegungen, die sich auf das Christentum berufen, finden wir zum Beispiel in Afrika, wo evangelikale Sekten meistens mit starker finanzieller Unterstützung aus den USA und meistens auch mit einer gewissen politischen und finanziellen Unterstützung und Funktion zwecks Einflussnahme unter anderem nordamerikanische Interessen auf diesem Kontinent gedeihen und wo sich das durchaus oft zu einer explosiven Mischung mit politisch-militärisch ausgetragenen Konflikten mischt. Zum Beispiel Laurent Nkunda, der ein General einer Rebellenarmee im Osten des früheren Zaire, der heutigen Demokratischen Republik Kongo ist, hält sich für einen christlichen Quasi-Messias, der sozusagen das Reich Gottes dort verbreitet, während seine Rebellenarmee foltert, plündert, mordet, vergewaltigt und so weiter. Das gilt auch für andere neotraditionalistische Sekten, wie diese berüchtigte Sekte, der Name entfällt mir gerade, in Kenia, die sozusagen im Namen der Wiederherstellung afrikanischer Tradition foltert, mordet und so weiter. Das heißt, das ist durchaus ein universalisierbares Phänomen, was tatsächlich nicht den Islam als solchen nur tangiert oder beziehungsweise Ausformungen, weil der Islam ist nicht das, was irgendwo in einem Buch steht oder was ein für alle Mal da ist, sondern ist, was Leute praktizieren. Das betrifft ähnlich auch bestimmte Ausformung anderer Religionen, während die Ausformung des Islam, die darin besteht, dass irgendjemand in Köln halt während des Ramadan tagsüber nichts essen will und sonst die anderen Leute leben lässt, mir zwar nicht behagt, aber mir ansonsten egal sein kann, solange mir nichts aufgezwungen wird, aber auch, letzter Satz, solange dieser Mensch seiner Tochter zum Beispiel nichts aufzwingen will, weil da, wo anderen Menschen was aufgezwungen wird, da beginnt das Ende von Religion als nur als rein persönlicher Ethik. Da endet, da ist das Ende, ja, da beginnt das Ende, genau. Dann beginnt das jetzt. Okay. Jetzt wollte Ernst noch was sagen und dann machen wir mal kurz Denkpause. Ja. Also ich denke, du hast mich da etwas missverstanden oder missverstehen wollen, Axel. Also ich habe nicht behauptet, Alex. Sorry, dass alles Jacke wie Hose ist und dass es empirisch für der islamische Fundamentalismus und die und jene Bewegungen dasselbe sind und denselben Terrorgrad haben. Um was es mir geht, war die Frage, was ist das Bezugssystem? Wie ordne ich die zu? Das ist jetzt erstmal auf der analytischen Ebene. Was ist es für Phänomenologie? Ist es eben die Entpuppung des Islams oder ist es eine quer durch alle Religionen gehende Gesamtentwicklung, die... Und das macht eben auch den Inhalt aus, um auf den hin zu drehen, wenn ihr von der Errungenschaft gesprochen habt, die Trennung von Privatheit, also Religion als Privatangelegenheit kontra Staat. Das ist ja eine Sache, die da überall im Rahmen auch von Staatszerfall die Trennung von abstrakt privat kontra allgemein zurückgenommen wird. Also auch in Amerika, die Netzwerke, die sich da bilden von Evangelikalen, denen geht es ja nicht mehr unmittelbar darum, die Staatsmacht zu erringen, sondern Einfluss zu nehmen auf die Staatsmacht, bestimmte Gesetzesvorhaben durchzuprügeln und zu blockieren. Und auch die Vision, die so jetzt auch in unserer Diskussion noch rumkam, vom Gottesstaat, die ist eher eine Geschichte, die ein Auslauf- und Durchlaufmodell war, wo eben im Iran noch diese Bewegungen unmittelbar einen Staat erobert haben, sondern die normale Form, die sich zu der es immer mehr hindrängt, ist die Schaffung von Netzwerken, die aber umso mehr auch Boden sind für irrationale Entwicklungen und wo auch die Frage jetzt auch auf die westlichen Gesellschaften hier bezogen nicht ist, ob wir morgen vom Islam übernommen werden, sondern ob wir eine Tendenz sich verstärkt zu einer Selbstghettoisierung der Anpassungsdruck. Und da gibt es eben, da gebe ich dir wiederum recht, der geht immer nach innen. Also die Feindschaft und der Kampf der Kulturen, die Opfer sind immer im Wesentlichen auf der Seite der eigenen Kultur zu suchen, auf der Seite der unsicheren Kantonisten. Aber diesen Mechanismus werde ich nicht durchbrechen, indem ich diese Kulturalisierung mitmache. So, dann es ist jetzt 17:55. Bernhard muss 19:00 weg, wenn wir mit ihm noch eine Dreiviertelstunde intensive Diskussion mal haben wollen oder 40 Minuten, dann gebe ich euch jetzt quasi 10 Minuten Zeit, um euch kluge Fragen auszudenken. Also wir treffen uns 17:45 wieder. Wir fangen auch pünktlich an.